Aufgabe 5. Der DVD-Player. Hallo Claudio, ich bin's nochmal, Annika. Hallo Annika, was gibt's? Ich will mir für die Präsentation heute Nachmittag die DVD von den Kollegen aus der Marketingabteilung ansehen. Die DVD ist schon im DVD-Player drin. Aber ich habe ein Problem mit dem DVD-Player. Es funktioniert nicht. Ah, kein Problem. Also, du nimmst die Fernbedienung und drückst oben links auf den roten Knopf. Dann wartest du ein bisschen. Okay. Ah, jetzt geht es an. Ja, und jetzt? Siehst du jetzt die Übersicht über die Filme? Ja, Film 1 bis Film 5. Ich will Film 3 sehen. Gut. Siehst du in der Mitte von der Fernbedienung die vier grünen Knöpfe für oben, unten, rechts und links? Ja. Gut. Du drückst auf unten, bis du Film 3 ausgewählt hast. Okay, jetzt ist Film 3 ausgewählt. Super. Jetzt musst du nur noch in der Mitte auf Enter drücken. Dann geht es los. Ja, super, es funktioniert. Vielen Dank, Claudio. Bitte, gern.